Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Aisha radiallahu anha überliefert und sagt, لبست مرة درعا لي جديدا فجعلت انظر اليه فاعجبت به. Aisha radiallahu anha sagt, ich habe einmal ein neues Kleid angezogen. Ein neues Kleid, was ich also hatte, habe ich angezogen und es hat mir so sehr gefallen. Ich habe die ganze Zeit also geguckt und geschaut, wie schön es ist. Ja, hat mir sehr gefallen. Ja, Ujib tu bihi, also Ujib bedeutet Aywa. Ja, ich? Gefällt. Aywa. Ich habe wirklich gestaunt. So sehr hat es mir gefallen. Faqala Abu Bakr, ma tanzurin, inna Allah leysa binadhinin ilayki. Abu Bakr sagte zu mir, was schaust du so? Wieso schaust du so? Allah schaut dich doch gar nicht an. Also Allah schaut dich doch gar nicht an. Subhanallah. Und Aisha kultu, sie sagte, und warum so? Wieso? Warum ist das so? Wieso sagst du zu mir, Allah schaut mich nicht an? Qala, amma alimti, anna al-abda, idha dakhalahu al-ujbu bi zinati dunya, makatahu rabbuhu azza wa jal, hatta yufarik tilka zina. Wusstest du denn nicht, sagt Abu Bakr radiallahu anhu, wusstest du nicht, dass der Abd, der Diener Allah subhanahu wa ta'ala, wenn in sein Herz Ujb, diese Verwunderung oder Gefallen oder Liebe zur Sinne, zur Dunya in sein Herz kommt, dass du dich über diese Dunya wunderst, auf eine Art und Weise, sie gefällt dir, du staunst so wirklich, wie sehr dir das gefällt. Wenn das in dein Herz reinkommt, machatahu rabbuhu azza wa jal, sein Herr beginnt ihn an zu, also dein Herr hasst dich in dem Sinne. Allah subhanahu wa ta'ala also verabscheut das. Er verabscheut denjenigen, dessen Herz voll ist. In dein Herz ist diese Schönheit dieser Dunya, dein Herz ist voll davon. Subhanallah. Du guckst und du bist so erstaunt, das ist für dich wie die Kuffar eben zu Dunya gucken. Die Kuffar glauben ja nicht an die Akhira, an das Leben nach dem Tod. Sie glauben nicht an Jannah und Jahannam. Deswegen, diese Dunya ist ihr Gott. Diese Dunya beten sie an, la hawla wa la quwwata illa billah. Hatta yufarika tilka zina, bis du diese Zina nicht verlässt. Bist du nicht diese Schönheit, bis du sie nicht verlässt. Ist kein Problem. Du hast etwas. Es mag wunderschön sein, aber es soll dich nicht so faszinieren auf diese Art und Weise, dass es in dein Herz reinkommt. Du bist so sehr fasziniert von einer weltlichen Sache, es erfüllt dein Herz. Es hat dein Herz so richtig erobert. Dein Herz ist erobert mit einer weltlichen Sache. Subhanallah, wie soll das gehen? Glaubst du nicht an Jannah? Wenn du eine schöne Sache siehst, muss dir sofort Jannah einfallen. Dann sagst du, Subhanallah, diese schöne Sache und eine schöne Sache aus Jannah, die haben wahrscheinlich nur den gleichen Namen. Aber in Wirklichkeit haben sie nichts gemeinsam. Zum Beispiel ein Apfel. Ein Apfel in dieser Dunya. Gibt es Apfel in Jannah? Ganz bestimmt. Aber was haben sie gemeinsam? Apfel in dieser Dunya und Apfel in Jannah. Nur den Namen haben sie gemeinsam. Nur der Name ist der gleiche Apfel. Wie dieser Apfel in Jannah ist, Allahu A'lam. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das wäre auch Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, dass du dir das vorstellst, jetzt tun das. Aber dass du an Allah subhanahu wa ta'ala, wie wunderbar der Barak wa ta'ala, wie er etwas erschafft, Azza wa Jalla, auf eine Art und Weise, das kann man sich nicht vorstellen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, im Paradies gibt es das, was das Auge nicht gesehen hat. Und das Ohr hat davon nicht gehört. Niemand hat jetzt so etwas Schönes beschreiben können bis jetzt. Dass jemand kommt und sagt, er beschreibt dir die Hurul Ain. Das geht ja. Hurul Ain wurden im Koran und Sunna beschrieben. In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurden sie beschrieben. Wie ihre Haare sind, ihre Augen, ihr Hals, ihre Brust, ihre Hände, ihre Beine, Füße, ihr Schal oder Kopftuch, ihre Stimme, ihre Spucke, Speichel. All das wurde beschrieben in der Sunna. Und wenn du dir das anschaust, oder besser gesagt, wenn du darüber liest oder hörst, du denkst gar nicht mehr an die Frauen dieser Dunya. Allah, du vergisst das sofort, Allahu Akbar. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Aber trotzdem, niemandem kann es gelingen, dass er jetzt eine Zeichnung davon macht oder dass er jetzt. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Al-Muhim, dass wir jetzt nicht darüber sprechen, Barakallahu Fikum. Du als Mu'min, du erinnerst dich an Jannah und sofort sagst du, ja, das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache. Aber dass sie dich so fasziniert, dass sie dein Herz erobert, das kann es nicht sein. Weil dein Herz wurde schon erobert. Dein Herz wurde schon erobert, wenn du ein wahrer Mu'min bist. Was hat es erobert? Allah subhanahu wa ta'ala Worte. Allah subhanahu wa ta'ala heilige Worte haben dein Herz schon erobert. Eine schöne Sache. Eine schöne Frau, eine schöne Kleidung, ein schöner Pferd, ein schönes Auto, was weiß ich, schön. Aber es kann dein Herz nicht erobern. Weil das ist nichts, wenn man es mit Jannah vergleicht. Deswegen sagt Abu Bakr zu seiner Tochter, wenn eine schöne Sache den Menschen so sehr fasziniert, dass sie sein Herz erobert, Allah subhanahu wa ta'ala verachtet so eine Person. Bis er diese eine Sache nicht verlässt. Diese eine Sache, bis du sie nicht verlässt. Subhanallah. Qalat, fanaza'tuhu, fatasaddaqtu bihi. Ich habe dann dieses Kleid ausgezogen und ich habe es hergeschenkt als Sadaka. Faqala Abu Bakr, asa dhalika, ay yukaffira anki. Inshallah ta'ala, das soll dir als Gufran, also als Vergebung deiner Sünden sein. Dass du das so gemacht hast, für Allah subhanahu wa ta'ala. Zuerst liebst du eine Sache sehr, sehr, sehr. Und wenn du so etwas hörst, Allah, ist nicht schwer für dich. Es geht um Allah subhanahu wa ta'ala. Ist nicht schwer, dass du eine Sache verlässt, weil es geht um Allah subhanahu wa ta'ala. Das gleiche gilt mit der ganzen Religion. Das ist jetzt eine einfache Sache, ehrlich gesagt. Was ist mit Halal und Haram? Das, was Allah befehlt. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Das, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Was sagst du? Wirst du dir überlegen, nachdenken, hin und her? Nein, Wallah, du wirst. Allah befehlt etwas, Salas. Sofort. Wie Aisha radiallahu anha. Es geht um Allah subhanahu wa ta'ala. Es geht um deinen Rabb, Tabaraka wa ta'ala. Das ist diese Problematik, die wir haben. Deswegen habe ich mit Absicht diese Vorträge genommen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dass wir unsere Aqidah lernen, La ilaha illallah. Und diese Sachen, das ist sowieso das Wichtigste, darüber gibt es keine Diskussion. Dass wir Fiqh lernen. Ahkam, wie wir leben müssen und wie wir miteinander auskommen. Dass wir diese Regeln lernen, das müssen wir. Aber wenn man sich nur mit bestimmten Teilen im Islam, wenn man sich nur damit beschäftigt und bestimmte und andere Sachen im Islam vernachlässigt, kann es dazu führen, dass jemand in die Irre geht, wa'iyazan billah. Deswegen wir schauen, dass wir überall etwas, inshallah ta'ala, nehmen mit Allah tabaraka wa ta'ala. Wenn wir inshallah ta'ala mit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe schaffen, und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns das ermöglicht, wenn unsere Herzen weich werden, ganz weich, inshallah ta'ala, dass wir, wenn wir an Allah denken, subhanahu wa ta'ala, dass wir sofort halas, versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Dass wir sofort bei dieser Sache, wenn wir über Allah denken, tabaraka wa ta'ala, oder wenn nur jemand Allah erwähnt, bei den Sahaban war es so, die haben gezittert. Halas. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Aber bei uns ist es, Allahu musta'an, wenn wir dieses, inshallah ta'ala, wenn wir das erreicht haben, mit diesen Vorträgen, dann werden wir, inshallah ta'ala, mit neuen Vorträgen beginnen. Mit Allah, tabaraka wa ta'ala. Aber dann, inshallah ta'ala, werden wir etwas Besonderes nehmen mit Allahs Tabarak Tala Erlaubnis, wenn Allah uns das erlaubt. Und zwar werden wir schauen, dass wir inshallah ta'ala nach diesen Vorträgen, wenn Raqaiq, wenn unsere Herzen also weich werden, dann nehmen wir inshallah ta'ala Tafsir Surat al-Tawbah. Tafsir von Surat al-Tawbah. Dass wir das inshallah ta'ala versiegeln mit Allahs Tabarak Tala Erlaubnis. Und der Siegel Khitamuhu Misk. Und der Siegel ist aus Misk. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das habt ihr verstanden, inshallah ta'ala. Eine Sache in dieser Dunya kann dir gefallen, aber sie darf dich nicht faszinieren auf diese Art und Weise, dass sie dein Herz erobert. خلاص الله سبحانه وتعالى حط مثلا حالق نبوخ ونمت السنة دس بروفيتنا عليه الصلاة والسلام دن هيس أعوبت was bedeutet erobert? Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt in ein Land marschiere, wir marschieren jetzt in ein Land rein. Dieses Land dort, die dort leben, sie haben keine Chance, weil die rechnen, 1 plus 1 ist 2, sich widersetzen ist hoffnungslos. Deswegen tun wir was? Wir ergeben uns und geben das Land her. Wir sinnlos. Der Feind ist übermächtig, dass wir uns widersetzen können. Und wir nehmen das Land ein, ohne Kampf. Ja? Die haben sich ergeben. Genau so hast du dich ergeben, Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Du hast dein Herz Allah subhanahu wa ta'ala ergeben. Du hast dich ergeben. Ja? Widersetzen ist hoffnungslos. Derjenige, der sich Allah widersetzt, ja? Derjenige, der sich Allah widersetzt, er ist nicht normal, Wallahi. Er ist nicht normal in seinem Kopf. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Khalas. Man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Derjenige, der sich dem Propheten widersetzt, nachdem ihm der wahre Weg, der richtige Weg, klar geworden ist, was ist mit ihm? ويتبع غير سبيل المؤمنين ولن anderen Weg folgt und nicht den Weg der Mu'minin. Nur lehi ma tawalla. Wir werden ihm das geben, was er sich ausgesucht hat. Den Weg, den er will, den werden wir ihm geben. Das gilt für wen? Für denjenigen, zu dem dieser Menhaj, diese richtige Religion. Sabilul Mu'minin bedeutet was? Wer sind Mu'minin? In diesem Wort Sabilul Mu'minin. Der Sabil, der Weg der Mu'minin. Wer sind diese Mu'minin in dieser Aya? Die Sahaba, radhiyallahu anhum. Man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Derjenige, der sich dem Propheten widersetzt, nachdem ihm der klare Weg, der gerade Weg klar geworden ist, die Rechtleitung ist jetzt klar. Was ist Rechtleitung? Wer könnte mir also in zwei Worten die Rechtleitung erklären? Was ist die Rechtleitung? Marx und Engels? Koran und Sunna? Und die ist klar geworden, Koran und Sunna, das ist die einzige Religion, die wahre Religion. Das ist die Religion, das ist der Islam. Ja? Etwas neben Koran und Sunna, wie Philosophie zum Beispiel, oder was weiß ich, was sie alles erfunden haben. Ja? Allahu Akbar, die ist klar. وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ und einen anderen Weg befolgt, nicht den Weg der Mu'minin, also der Sahaba. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا. Wir werden ihm das geben, für was er sich entschieden hat. Das Problem, inshallah, das möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von solchen Problemen bewahren. Das ist kein Problem, das ist Musiba. Jeder von euch, jeder von uns weiß, was ist der gerade Weg. Ja? Jetzt hat er die Wahl. Wir reden nicht von Kuffar. Kuffar können sich eventuell noch retten. Ich rede von Kuffar, zu denen diese Dauer nicht angekommen ist. Ja? Der gerade Weg, die Rechtleitung, die Religion der Sahaba, ist zum Beispiel Kuffar nicht angekommen. Dieser Kafir hat noch die Möglichkeit, sich zu retten. Aber ich und du, nachdem uns klar geworden ist, dass der einzige Weg, der zu Allah führt, der Weg der Sahaba, und wir uns nicht für ihn entscheiden, und wir uns dem Propheten widersetzen in dieser Sache, Allah wird uns das geben, für was wir uns entschieden haben. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dann geht es dir richtig schlecht. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ein Kafir, er kennt sich nicht aus, er weiß nicht, wenn er stirbt, Allahu alaihi was Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn testen. Er hat sich nicht ausgekannt. Keiner ist zu ihm gekommen, dass ihm erklärt, Koran, Sunna, Muhammad alaihi salatu wassalam, Tawhid. Er kennt das alles nicht. Ja? Starb als Kafir, er bekommt eine zweite Chance. Versteht ihr mich, Barakallahu? Aber er ist trotzdem ein Kafir. Nicht, dass wir jetzt wieder zu diesem Thema kommen. Man darf nicht sagen, er ist ein Kafir. Er ist Kafir. Ja? Oder nicht? Allah musta'an. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Das bedeutet, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala ergibst. Dein Herz hast du Allah subhanahu wa ta'ala, du hast dich ergeben. Und du widersetzt dich nicht Allah und seinem Propheten alayhi salatu wassalam. Du widersetzt dich nicht. Weil widersetzen, das ist hoffnungsloser Fall. Das ist hoffnungslos. Subhanallah. Wehe Wallahi, wehe den Kuffar und den Munafikin yawm al-qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verlieren. Fernhalten in dieser und in der nächsten Dunya. Die nächste Aussage von Habib ibn Damra, der sagte, Hadarat al-Wafa ibna li Abi Bakr al-Siddiq. Faja'ala al-Fata yalhadhu ila wisada. فلما توفي قالوا لأبي بكر رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة قال فرفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها خمسة دنانير فضرب أبو بكر بيده على الأخرى يرجع نعم فاصبرت يكبر نعم يكبر تكبير يكبر بدوتت ازاك الله اكبر ها يحمد بدوتت حمد يحمد ازاك الحمد لله يسبح ازاك سبحان الله يرجع بدوتت انا لله وانا اليه راجعون ها ابو بكر يعني يرجع يقول انا لله وانا اليه راجعون ما احسب جلدك يتسي لها سبحان الله Habib ibn Damra sagt, einer der Söhne von Abu Bakr, ihm kam der Tod, also er war auf dem, die letzten Momente seines Lebens. Und als wir bei ihm zu Besuch kamen, er konnte nicht reden, er war so krank. Die letzten Momente, er hat die ganze Zeit auf ein Polster geguckt, auf dem Polster, auf dem er gelegen ist. Die ganze Zeit hat er hingeguckt. Als er starb, haben wir zu Abu Bakr gesagt, also er hat die ganze Zeit auf diesen Polster geguckt, er wollte was sagen. Er sagt, dass wir ihn aufgehoben haben und den Polster, fanden wir unter dem Polster 5 Denanir. 5 Dinar haben wir gefunden. Als Abu Bakr das gesehen hat, er hat gesagt, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie du deine Haut vor diesen Denanir retten wirst. Ja? Wie du deine Haut, Yomul Qiyamah, retten wirst von dieser Denanir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Abu Bakr hat Angst, hat sein Sohn Zekah dafür bezahlt oder nicht? Ja? Was ist mit diesem Geld? Wieso hinterlässt er Geld? Was ist das für ein Geld? Abu Bakr hat Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Sahabi, radiallahu anhu, dass er irgendwas Übles getan hat. Er hätte 5 Dinar, er hat nicht Zekah gezahlt. Oder er hat das irgendwo gestohlen bei Yasemila. Oder das ist irgendein Geld, was er verstecken wollte. Oder sowas. Das waren vielleicht seine Ersparnisse, die jeder hat. Aber Abu Bakr hat sofort Angst bekommen. Was ist das für ein Geld, subhanallah? Bei uns ist es anders. Wenn jemand stirbt und Geld hinterlässt, wir sagen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Er hat viel Geld hinterlassen, mashallah, jetzt geht es uns gut. Teilen wir das gut auf. Abu Bakr will dieses Geld nicht. Er hat Angst um seinen Sohn, sagt, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine Haut retten wird. Wegen diesem 5 Denanir. Er hat Angst, dass er vielleicht, subhanallah, wie die Sahaba denken und wie wir denken, ist ein großer Unterschied. La hawla wa la quwwata illa billah. Das Problem, die Dunya war nicht im Herz von Abu Bakr. Sie war in seiner Hand. Er hat damit gemacht, was er will. Aber die Dunya bei uns ist unseren Herzen. Aber unsere Hände sind meistens leer. Aywa. Subhanallah. Abu Bakr, Khalifatul Muslimin. Der Herrscher von Muslimen. Das ganze Geld, was gesammelt wird von Zekah, landet zu ihm. Ja? Er könnte eventuell, wie alle Könige dieser Welt, ja, ein bisschen mehr für sich nehmen. Alles für sich nehmen. Das machen doch die heutigen Regierungen. Alle Regierungen machen so, oder nicht? Ja? Wenn du an irgendeinen, du bekommst irgendeinen, wie sagt man das, wie nennt man das? Post, naja, du wirst Wesir oder was weiß ich, du wirst ein Minister oder ein Emir oder ein Präsident. Wenn du dir nicht eine Villa baust, okay, nicht eine, sondern überall am Strand, an verschiedenen Orten, ja? Mehrere Villen, wenn du dir nicht ein paar Autos zulegst, wenn du dir, alle werden sagen, das ist nur Trottel, dieser Minister. Ja? Er hat jetzt die Möglichkeit, so viel zu plündern, wie es nur geht. Schaut's, hier, sieht ihr nicht ständig in den Nachrichten? Ja? Ständig in den Nachrichten werden ihre Führer, ihre Politiker, ständig vor Gericht wegen Betrug. Strassa, Grassa, Frassa, was weiß ich was. Koksla, Koksnase. Ständig sind sie vorgerichtet. Wegen was? Wegen Betrug. Ist ja keine große Sache. Allahu Mustan. Sogar die, die gestorben sind von den Politikern, Tag für Tag, oh, kommt raus, er hat mit dem Aywa, bestechlich und was weiß ich, was sie alles waren. La haula wa la quwwata illa billah. Bei Abu Bakr war das nicht so. Er braucht diese, subhanallah. Omer radiallahu anhu, ihr kennt ja die Geschichte von Omer. Er ist ja natürlich, Omer ist ein Khalifa. Ja? Und von der Staatskasse. Ja? Von der Staatskasse wird was, werden die Staatsdiener oder Staatsarbeiter bezahlt. Die Polizei zum Beispiel, die freiwilligen Kämpfer oder die, nicht die Freiwilligen, sondern die Profikämpfer. Söldner, professionelle Mujahideen. Ja? Gibt es auch. Das sind professioneller Mujahid, der ist ja nicht ein freiwilliger Mujahid, Mutawa. Also du gehst, machst Nafila oder sowas. Sondern er ist immer da. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dann die Ulema, die Imame in den Moscheen, die Lehrer und so weiter, die Krankenhäuser, all das ist also System wie in jedem anderen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie nennt man das hier, also dieses ganze soziale Demokratie. Sozialsystem, Barakallahu fikum. Ja? Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Ja? Demokratie und Islam haben nichts gemeinsam. Nichts. Demokratie ist Islam andere Seite. Wallahi. Halas. Kein Problem. Omer radiallahu anhu hat einen bestimmten Prozent zu leben. Er muss ja die ganzen Arbeiten machen und so weiter verrichten. Ja? Er hat eine seiner Frauen war schwanger. Ja? Seine Frau war schwanger. Und als schwangere Frau hat sie Lust bekommen, etwas zu essen. Ja, etwas Süßes und so. Hat gesagt, Omer, könntest du nicht ein bisschen mehr bringen? Ein bisschen Mehl und Honig und Seid, also Öl und Zucker und so. Dass ich einen Kuchen backe und so. Ich habe irgendwie Lust auf einen Kuchen. Hat gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht machen. Das steht uns zu. Und ich darf nichts mehr nehmen als das. Subhanallah. Die Frau, er bringt ja so viel, sie kann nicht einen Kuchen machen. Ja? Sie können nur leben, um zu überleben. Ja? Um zu überleben. So viel nimmt sich Omer radiallahu anhu. Obwohl er alles nehmen kann, wenn er nicht Allah fürchten würde, bei Yasinbillah. Was macht die Frau? Sie nimmt jedes Mal, wenn Omer radiallahu anhu, es gibt monatlich zum Beispiel bestimmte Prozente, die er nehmen darf, das ist ja sein Lohn sozusagen, seine Mukafa. Ja? Und jedes Mal, wenn er etwas bringt, sie nimmt ein bisschen auf die Seite, legt auf die Seite, bis sie ein bisschen was gesammelt hat von dem ganzen Zeug und hat einen kleinen Kuchen gebacken. Ja? Und dann ist sie gekommen mit Omer, um mit ihm gemeinsam zu essen. Was will sie alleine irgendwo im Abstellraum den Kuchen alleine verdrücken? Mit ihrem Mann will sie ihn essen, oder nicht? Omer radiallahu anhu sagt, von wo hast du diesen Kuchen? Sie hat immer gesagt, ja, ich habe ihm ein bisschen was auf die Seite so genommen und alhamdulillah, dann hat sich was gesammelt, habe ich seinen Kuchen gebacken. Er hat gesagt, subhanallah, du hast einen Kuchen gemacht? Dann, wir nehmen zu viel, als wir nehmen viel mehr, als wir brauchen. Dann hat er noch weniger gestrichen, noch weniger hat er begonnen zu nehmen. Und sie hat gesagt, subhanallah, subhanallah. Na, wallahi, die Muslime haben sehr viel Glück mit dir, aber deine Familie hat kein Glück mit dir. Ja? Die Muslime, alhamdulillah, sollen sich freuen über dich, aber wir haben keine Freude mit dir, Omer. Subhanallah. So waren sie, Allahu Akbar. Deswegen hat Abu Bakr radiallahu anhu Angst gehabt um seinen Sohn. Von wo hat er diese 5 Denanir? Was ist mit diesen Denanir? Aber wie gesagt, ja? Allahu Musta'an. Allahu Musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Wo wir schon dabei sind bei diesen Posten im Staat. Ja? Abu Bakr radiallahu anhu hat als seine Arbeiter Emire, Emir von dieser Stadt, Emir von dieser Stadt, Emir oder die Leute von Bedr, die im Bedr dabei waren. Wie viele waren sie? 300 circa. Waren mit dem Propheten a.s.w. im Badr, im ersten Kampf gegen die Mushrikin. Okay, danach sind natürlich viele von denen gestorben, zweifellos. Hamza radiallahu anhu, Musab ibn Umair und viele Sahaba sind dann gestorben im Laufe der Zeit, sogar in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es sind weniger gewesen als 300 in der Zeit von Abu Bakr, zweifellos. Alles? Ja? Abu Bakr radiallahu anhu wurde gefragt, wieso nimmst du nicht diese Leute von Badr als deine Arbeiter? Ja? Dass sie Emire sind oder dass sie Qudat sind für Qada, also Richter sind und so weiter und so weiter. Das sind Ahlul Badr. Ja? Der Prophet sagt über die Ahlul Badr, Allah subhanahu wa ta'ala hat in die Herzen von Leuten von Badr reingeschaut. Allah hat auf ihre Herzen geguckt und sagte, I'malu oder if'alu ma shi'tum kad gafartu lakum. Oder فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكُمُ الْجَنَّةِ. Macht, was ihr wollt, ich habe euch verziehen. Oder macht, was ihr wollt, euch, Paradies ist euch Pflicht. Wieso verwendest du diese Leute nicht? Abu Bakr radiallahu anhu sagte, إِنِّي أَرَى مَكَانَهُمْ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُدَنِّسَهُمْ بِالدُّنْيَا. Natürlich, wenn jemand für den Staat arbeitet, egal was du bist im Staat, ich rede von einem islamischen Staat, nicht, dass das jetzt jemand versteht, wo Yazin Billah ein Kufrstaat. Wir haben nichts mit den Posten oder Arbeiten, die etwas mit der Regierung zu tun haben. Eine Regierung des Taghuts. Nichts wollen wir in dieser Regierung sein. Gar nichts. Wenn wir reden von diesen Sachen, von Taghut, dann reden wir von der Sache, dass du sein Gesetz machst. Das Gesetz des Taghuts, dass du ihn in Tat umsetzt, dass du ihn verteidigst, dass du daran arbeitest, dass du ihn beschützt, auf seinem Weg kämpfst und so weiter und so weiter. Ja? Zum Beispiel, dass du ein Offizier bist. Ja? Dass du ein Offizier bist beim Taghut. Das darf niemals sein. Du bist direkt der Beschützer des Taghuts. Dass du ein Soldat bist, dass du ein Polizist bist, dass du ein Politiker bist, dass du im Parlament arbeitest. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu? Dass du Minister bist, dass du Richter bist. Dass du der, okay, das ist jetzt wieder Polizei, die richterliche Entscheidung oder Anweisungen befolgen Anwalt. Und durchsetzen. Nein, nicht Anwalt. Anwalt gehört auch dazu. Das ist die Polizei natürlich. Anwalt verurteilt dich zu, keine Ahnung, Todesspritze und die Polizei verpasst dir die eine. Oder nicht? Das ist das. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Jeder, der an solchen Posten arbeitet, der dem König nahe, dem Herrscher nahe, ihm geht es natürlich besser als den anderen normalen Sterblichen, oder nicht? Ja? Deswegen fragen Sie Abu Bakr, wieso nimmst du nicht die Leute von Badr, dass sie arbeiten auf diesen hohen Posten? Er sagt, ich kenne ihren Platz. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe vergessen, wie wert die Leute von Badr sind. Allah hat gesagt, er hat ihnen alles verziehen. Ich weiß, aber ich will ihren Wert nicht beschmutzen mit dieser Dunya. Deswegen will ich nicht, dass sie irgendwas mit der Regierung arbeiten. Und wir reden hier von einer islamischen Regierung. Regierung von Abu Bakr, radiallahu anhu. Ja? Wo es nichts gab, wo Allahi, wie die Araber sagen, la gubare alayhi. La gubare, es gibt keinen Staub auf. Nichts kannst du sagen über Abu Bakr und seine Herrschaft. Gar nichts. Alles hundertprozentig nach Sunnati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Trotzdem sagt er, nein, ich will nicht, dass sich diese Leute mit Dunya beschäftigen. Ja? Dass sie ihre guten Taten, die sie im Badr gemacht haben, dass sie mit Dunya beschmutzen. Ja? Dass sie jetzt arbeiten können. Sie sollen sich Ibadah widmen. Ibadah. Was ist Ibadah? Ja? Alle guten Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das Gebet, Fasten, Zakah, Sadaqa, Jihad, Fisabilillah. Ja? Moschee bauen. Muslime Islam beibringen, Koran beibringen, Hadith beibringen und so weiter und so weiter. Das war die Arbeit der Sahaba, radhiyallahu anhum. Ja? Aber die wichtigste Arbeit, und vergiss das nicht, und erlaubt nicht irgendeinem Jahil euch dieses Bild von den Sahaban wegzunehmen. Ja? Die wichtigste und berühmteste Arbeit der Sahaba war Jihad fi Sabilillah. Ja? Vergiss das nicht. Nur 300 irgendwas von den Sahaban wurden in Medina begraben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die meisten irgendwo in fremden Ländern gestorben sind. Die meisten der Sahaba sind in fremden Ländern gestorben. Sie hätten alle in Medina bleiben können. Ein Gebet in Medina oder in der Moschee des Propheten, 1000 Gebete waren das. In Mekka 100.000. Aber die Sahaba sind nicht in Mekka und in Medina geblieben, sondern sind gegangen nach Syrien, nach Irak. In persisches Land sind sie eingedrungen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Eroberungen, Fisse Bilillah. Alas, das ist besser als in Mekka leben und in Mekka beten und in Mekka alt werden und in Mekka sterben und 10.000 Muslime beten dir Janaza. Allah, du bist in Mekka geboren, in Mekka mit den ganzen Shuyukh, Mashallah, lernst Koran, du bist 7 Jahre alt, lernst Sahih al-Bukhari, bist 15, lernst Muslim, lernst Fiqh, lernst, dann machst du Vorträge, wirst berühmt, wirst Imam von Kaaba, dann wirst du alt, dann stirbst du, dann beten dir 10.000 Muslime Janaza, dann begraben sie dich im Heiligen, in heilige Erde, heiliges Land. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist wirklich ein Traum. Das, was wir reden, das ist wirklich ein Traum. Ja? Aber die Sahaba haben das nicht gemacht. Die sind rausgegangen in Irak, um Perser und Römer ein Ders zu geben, eine Lehre. Verstehst du mich? Den Persern und den Römern zu zeigen, wo es lang geht mit Allahs der Barakatala Erlaubnis. Als Muslime das vergessen haben, wie haben sie Sahaba dargestellt, Barakallahu fikum? Niemand redet darüber, dass die Sahaba so waren. Wir haben Mekka und Medina verlassen, Schwert, Pferd, Fisa Billah, kommen nicht wieder zurück, das war's. Wir erkennen die Sahaba als wie? Ha? Wir kennen Abu Huraira, er war so hungrig, hat sich auf den Boden gewälzt, die Leute haben geglaubt, er ist verrückt. Ha? Oder nicht? Wir kennen Sahaba sitzen irgendwo bei einem Brunnen in einem Palmengarten und unterhalten sich. Ja? Wir kennen. Aber diese Sache erwähnt ja keiner. Weil diese Sache wird sofort als Fundamentalist abgestempelt. Ja? Wird als gefährlich abgestempelt. Ja? Allahu Mustan, wir sind vielleicht nicht gefährlich. Wir lesen, wir lernen auswendig. Ja? Aber die Leute in den muslimischen Ländern, wie zum Beispiel in Mali, sie haben schon längst gelesen und schon längst gelernt und jetzt ist die Zeit gekommen, Allah hat uns die Chance gegeben, dass wir zeigen, was wir gelernt haben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir sind nicht gefährlich, aber die dort sind gefährlich. Extrem. Ja? Und die Kuffar geben zu. Ja? Sehr gefährliche Leute. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen. Wann war das? Am Dienstag. Wo sie da im Wasser herumlaufen und springen und Salto machen und ringen und sowas. Und, ja, die sehen zwar so locker, machen Spaß und so, aber die sind extrem gefährlich. Sagen die Kuffar. Allahu Mustan. Das glauben wir ihnen. Das glauben wir ihnen. Allah. Ja. Wo sind wir stehen geblieben, Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das habt ihr verstanden, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dunya. Sagt Abu Bakr radiallahu anhu, ya laytani shajaratan. Ta'dudu thumma ta'kul. Wäre ich nur, sagt Abu Bakr, wäre ich nur wie ein Baum. Oder wie eine Pflanze, eine Frucht. Ich werde gepflückt und gegessen. Und das war's. Ja? Aber das wird nicht so sein. Ja? Du wirst sterben und dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Das ist das, was Abu Bakr Sorgen macht. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich nur eine Frucht, ich werde gepflückt, dann werde ich gegessen und das war's. Er versteht das nicht. Ja? Deswegen sollte man einige Sachen ein bisschen präziser erwähnen. Abu Bakr radiallahu anhu erwähnt was? Ja? Eine Frucht wird gegessen und das war's. Halas. Ja? Wird diese Frucht jemals zur Rechenschaft gezogen für das, was sie getan hat? Nein, wird sie nicht. Ja? Sie wird nicht vor Allah stehen und sagen, das habe ich gemacht, da habe ich meine Zeit vergoldet, da habe ich mein Geld verdient und da habe ich es ausgegeben. Ja? Das, was ich gelernt habe, wie viel habe ich gelernt? Was habe ich gemacht? Oder mit diesem Ilm, was ich gelernt habe, was habe ich damit getan? Diese Ni'am, die Allah subhanahu wa ta'ala mir gegeben hat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Ni'am geschenkt. Was ist Ni'am? Ja? Ja? Was ist Ni'am? Güte, diese ganzen Geschenke, die wir vor Allah subhanahu wa ta'ala haben, aus seiner Großzügigkeit. Ja? Alles, Allah subhanahu wa ta'ala Großzügigkeit und Güte, was wir haben. Ja? Dafür müssen wir was? Dankbar sein, Allah subhanahu wa ta'ala. Und dankbar bist du für das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir geschenkt hat, indem du das für Allah verwendest, was er dir geschenkt hat. Die Sache, die Allah dir gegeben hat, willst du ihm dafür danken? Dann verwende es in Halal. Wenn du es verwendest in Haram, dann bist du undankbar. Kefur, Wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Hat dir Zunge gegeben, zum Beispiel, zum Reden. Wofür verwendest du diese Ni'ame? Nehmen wir an, du würdest nicht reden können. Du kannst nicht reden, du kannst dich nicht ausdrücken. Du kannst deine Gefühle nicht ausdrücken. Du kannst Koran nicht lesen. Der liest Koran. Du kannst nicht Adhan machen, du kannst nicht reden. Ja? Glaub mir, du würdest dich nicht besonders wohlfühlen. Ja? Wenn die Leute sagen, ist stumm, kann nicht reden. Aber du kannst, du hast es. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gegeben, dass du redest, diese Möglichkeit. Ja? Wie willst du dankbar sein für diese Ni'ma? Indem du es nur in Ta'atillah verwendest, in Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Da. Wofür verwenden wir unsere Zunge? Zum Lügen, zum Ghiba machen, zum Nemima machen, zum Schwachsinn reden, zum. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dafür. Und sind wir dankbar? Alhamdulillah, dass ich reden kann. Alhamdulillah, dass ich reden kann, das kann jeder sagen. Sogar die Kuffar sagen, Gott sei Dank kann ich reden. Gott sei Dank kann ich. Sogar die Kuffar sagen, Gott sei Dank. Aber wofür verwenden sie ihre Fresse? Ja? Wofür? Wofür verwenden die Käfer ihre Schnauze? Für was? Zum Singen, zum Schreien, zum Subhanallah. Nimmst nur einmal die Dings, wie heißt das? Diese Satanistenmusik, wo sie herumschreien und mit dem Kopf, mit den Haaren so. Heavy Metal. Ja. Schau, was er macht. Allahu Akbar. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir verwenden nicht unsere Zunge für Ta'atillah. Das ist nur eine Sache. Von Augen, von unseren Händen, von dem Verstand. Was ist der Unterschied zwischen uns und den Hayawan, den Tieren? Der einzige Unterschied ist was? Der Verstand, Barakallahu fikum. Hände, kein Problem. Einen Affen kannst du beibringen, dass er sogar Pullover stricken kann. Affe kann Pullover stricken. Elefant kann Dings spielen. Cricket. Ja. In Indien. Werden sie ihm das beibringen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ein Löwe kann auf zwei Beinen stehen. Ein Bär kann auf, wie heißt das? So einen Strommast. Kann ein Bär aufklettern. Wisst ihr das? Ja. Einer bringt ihn, hat ihn beigebracht, dass er tanzt. Er macht Musik und der Bär tanzt im Kreis. Gibt es überall, in russischen Ländern. Wallah. Kannst du ihn beibringen. Aber der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Haar ist der Verstand. Nur wozu? Was ist mit unserem Verstand? Verwenden wir es in Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala? Nein, wallah. Die Leute verwenden ihren Verstand für Schwachsinn. Wa'yazan billah. Hasbunallahu wa ni'mal. Deswegen sagt Abu Bakr, wäre ich nur eine Pflanze, eine Frucht. Man pflückt mich, isst mich und das war's. Alhamdulillah, für nichts wird mich Allah subhanahu wa ta'ala fragen. Ha? Die Kafirin, wir subhanahu wa ta'ala, wir, Alhamdulillah, wir glauben an Allah tabaraka wa ta'ala, oder nicht? Und wir sind überzeugt an all das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns beschreibt, Yawm al-Qiyamah, das passieren wird. Wir sind überzeugt, es wird passieren. Aber wieso ziehen wir nicht daraus eine Lehre? Wir werden vor Allah stehen. Es ist die größte Musiba für dich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich fragt, wieso hast du das gemacht? Wer hat dir das befohlen, dass du das machst? Wer hat dir befohlen, dass du das machst? Wieso? Was wirst du sagen? Ein Munafik wird sofort drauf gehen. Er wird sagen, na Wallah, das habe ich nicht. Und sein Mund wird sofort versiegelt. Und dann werden seine Hände beginnen zu reden. Und das hat er gemacht. Und das hat er gemacht. Und mit uns hat er das und das gemacht. Und so weiter und so weiter. Und für der Kafir wird sich wundern, was ist los mit meiner Haut, die redet, sie wird verbrannt werden. Ah, nein, nein, nein. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist das Problem, dass wir nicht daraus eine Lehre ziehen. Ja? Wir kennen uns ganz genau aus. Und Yawmul Qiyamah werden die, die Ilm haben über Yawmul Qiyamah. Deswegen sagt der Prophet, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, wer an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, Yawmul Akhir, فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Er soll Gutes reden oder er soll schweigen. Wer an die Akhira glaubt, was bedeutet glaubt? Er ist überzeugt. Er wird sich für Akhira vorbereiten. Nicht nur sagen, ich glaube. Ja? Dann ist er ein Kafir wie Iblis. Er glaubt auch an Akhira. Aber das nützt ihm nicht, dass er glaubt. Nicht, dass er glaubt. Iblis ist überzeugt, dass er in Jahannam kommt. Er ist überzeugt über alles, was der Prophet uns beigebracht hat. Aber das nützt ihm überhaupt nichts. Er ist trotzdem Kafir. Ja? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Kuffar, was werden die Kuffar Yawmul Qiyamah sagen, wenn sie das alles sehen? Sie wussten es nicht. Ja? Diese Kuffar, Juhal Kuffar, wussten nicht, dass das passiert. Ja? Sie werden sagen, ja laytani wa yakulul kafiru. Kafir wird sagen, ja laytani kuntu turaba. Wehe mir, wäre ich nur Erde. Ja? Wenn ich in Erde verwandelt wäre. Weil Yawmul Qiyamah, die Tiere werden in Erde verwandelt. Allah wird sie in Erde verwandeln, die Tiere werden nicht, werden für nichts sich verantworten müssen. Und der Kafir wird sagen, ja laytani kuntu turaba, wäre ich nur Erde gewesen. Aber ein Muslim wird nicht sagen, ja laytani kuntu turaba. Er wird jetzt sagen, was wird mit mir passieren? Komme ich in Jannah oder komme ich in Jannah? Turaba, halas, das ist wie die Kuffar. Du bist kein Kafir, du bist Muslim. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht in Jahannam kommst. Wenn jemand Muslim ist, bedeutet das, er ist 100% gerettet von Jahannam? Nein, Wallah, er ist nicht gerettet von Jahannam. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in kullun illa wariduha. Kana ala rabbike hatman maqdiya. Und jeder, wahrlich, jeder wird den Jahannam mit Jahannam in Kontakt kommen. Sozusagen, manche übersetzen, jeder wird in Jahannam kommen. Jeder wird Jahannam sehen und jeder wird mit ihm in Kontakt, also in Berührung kommen, sozusagen. Warum? Weil jeder muss über die Brücke. Und die Brücke ist wo? Über den Jahannam. Deswegen wird jeder den Jahannam sehen. Ein Mu'min, Alhamdulillah, manche werden wie der Blitz drüber flitzen. Manche wie der Wind, manche wie ein schneller Reiter. Manche werden laufen, manche werden langsam gehen. Je nach deinen Taten, je nach deinen guten Taten und je nach deinen Sünden, wa yazim billah. Aber manche Muslime werden reinfallen. Sie werden in Jahannam reinfallen. Und das ist das größte Problem, dass wir irgendwie überzeugt sind, dass wir niemals reinfallen. Es ist nicht möglich, dass wir reinfallen. Ja? Wir benehmen uns so, als Jannah ist schon uns versprochen, halas. Das ist unser Problem, Barakallahu fikum. Ja? Die Sahaba, Ridwanullahi alaihim, haben nicht so gedacht. Deswegen sagt Abu Bakr, welch eine Pflanze, ich werde gegessen und ich werde nichts gefragt. Na? Das wird ein Kafir sagen, wäre ich nur Erde gewesen. Aber du als Muslim kannst das nicht sagen. Du bist Muslim. Und jetzt wirst du für deine Taten gerade stehen müssen. Ein Kafir wird sofort in Jahannam gebracht. Für den Kafir ist aus. Da gibt es nichts zu überreden. Ha? Was gibt es da zu diskutieren bei einem Kafir? Gar nichts. Ha? Kuffar in Jahannam. Wer bleibt? Muslime und Munafikin. Munafikin werden sich den Muslimen irgendwo, sie wollen sich in die Reihen reinschlagen, dass keiner sie bemerkt, ist denn so. Ja. Aber das Problem wird sein, ja? Ihre Gesichter werden schwarz sein, sie werden in der Dunkelheit sein. Sie wollen was von dem Licht der Mu'minin stehlen. Die Mu'minin werden weggehen. Und die Kuffar, die Munafikin, werden in Dunkeln stehen bleiben. Sie kennen sich nicht mehr aus. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie soll so einer über Brücke rüberkommen? Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wo wir schon über Zunge reden, ja? Immer, Subhanallah, Alhamdulillah, dass das so aufgestellt ist. Ja? Omar radiallahu sagt, ich kam zu Abu Bakr rein, Abu Bakr hält sich an die Zunge. Und Omar sagte zu ihm, meh, ghafar Allahu lek, was ist los? Möge Allah dir verzeihen, was ist los? Wieso hältst du dich an die Zunge? Ja? Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du trinkst irgendwas und verbrennst dich an der Zunge und schaust, dass du irgendwas machst mit der Zunge, dass es nicht wehtut. Ja? Umar radiallahu anhu kommt zu Abu Bakr und sagt, was ist los, wieso hältst du dich an deiner Zunge? Faqala Abu Bakr, hadha alladhi awladani al-mawarid. Das, er hält sich an die Zunge und sagt, das hat mich in Probleme gebracht. Das hat mich in unangenehme Situationen gebracht, diese Zunge. Allahu mustan, Abu Bakr radiallahu anhu, der Prophet alayhi salatu wasalam hat in Jannah versprochen. Ja? Und er sagt, diese Zunge hat mich in Probleme gebracht. Abu Bakr radiallahu anhu, ja? Wir, Abu Bakr sich ist sich das bewusst, aber das Problem bei uns ist, wir sind uns nicht bewusst, wie viel wir nur gesagt haben. Ja? Wie viel wir nur gesagt haben, Sachen, die haram sind. Die Sünde sind große Sünde. Nicht gesagt haben, wir sagen sie. Immer wieder sagen wir. Ja? Wenn wir uns bewusst wären, dass wir Sachen sagen, die falsch sind, Alhamdulillah, das wäre eine super Sache. Du bist dir bewusst, du redest Mist. Und bittest Allah, dass er dir verzeiht. Und arbeitest daran, dass du dich besserst. Alhamdulillah. Aber das Problem ist meistens, wir reden Mist. Und wir bemerken es überhaupt nicht. Das ist... Ah, und diese Sünden stapeln sich aufeinander. Ah, stapeln sich. Nimm jetzt eine Wohnung. Wie heißen diese kranken Psychopathen, die die Wohnung vollfüllen mit Zeitungen und Müll und so? Messi. Ah, nimm jetzt. Du sammelst in deiner Wohnung, du kannst dich kaum mehr bewegen. Und dann willst du irgendwas machen. Dann ist es schon zu spät. Du bist krank, Mensch. Du brauchst einen Psychiater. Da kannst du nicht mehr. Deine Wohnung räumen, das ist das kleinste Problem. Du bist psychisch krank, Habibi. Ja? Genau so ist es mit den Sünden. Die Sünden haben sich so sehr gestapelt. Wie? Was? Allahu Akbar. Was für einen Schritt musst du machen? Ich rede nicht von einem Jahil, von einem Kafir, der Islam angenommen hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn seine Stapeln von Sünden, auch wenn es Berge sind, Allah wird sie in gute Taten verwandeln. Aber wir reden von uns, wir sind Muslime, wir sind keine Jahala Kafir. Ja? Wir wissen, was uns erwartet, la hawla wa la quwwata illa billah. Oder nicht? Ja? Aber die Sünden stapeln sich. Wie willst du diese ganzen Sünden jetzt loswerden? Womit? Wenn du sie kennst und weißt, du machst sofort Tauba, sonst hast du den Tauhid nicht verstanden. Eine Eigenschaft von Tauhid, dass wenn du eine Sünde machst, du bittest sofort Allah, dass er dir verzeiht. Mach sofort Tauba. Diese Sachen sind richtige Verständnis von Tauhid. Und Tauba, dass sie immer um dich herum ist, dass du sie, ha? Das ist, diese zwei Sachen kann man nicht trennen. Tauhid und Tauba. Ha? Aber bei uns ist das Problem, wir machen Sünden und beachten sie nicht. Und die stapeln sich. Ja? Und dann wie willst du Tauba machen? Womit? Das ist das Problem, was wir haben. Und wir denken nicht dran. Deswegen sagt Abu Bakr, radiallahu anhu, könnt ihr euch erinnern, voriges Mal, ja, was wir erwähnt haben, wo Abu Bakr, radiallahu anhu, sagt, Hasibu enfusekum kabla entu hasibu. Rechnet mit euch selbst ab, bevor Allah mit euch abrechnet. Weil dann ist es zu spät. Ja? Du rechnest jetzt ab. Ah. Wie heißt dieser Typ, der dir die ganzen Rechnungen im Firma, du bist jetzt ein Boss und Steuerberater, oder? Buchhalter. Buchhalter. Ihm mit Allahs Erlaubnis entgeht gar nichts. Er hat alles schwarz auf weiß. Einnahmen, Ausgaben, wie, wo, was. Er weiß immer, wie sagt man das, wo du stehst. Ah? Ich? Soll und haben. Soll und haben? Wie auch immer. Du weißt, Halas, er kann dir sofort den aktuellen Stand sagen, es sieht so bei dir aus. So muss es bei dir aussehen auch, Bruder, barakallahu fikum. Das brauchen wir. Ja? Einen Buchhalter. Du bist dein eigener Buchhalter. Dass du weißt, wo was... Ja? Und all das ist verbunden mit Angst. Ja? vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich abweist. Ja? Deine guten Taten werden dir zurückgewiesen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Oder du wirst in Jahannam geworfen, Allah verzeiht dir nicht. Ja? Wenn du ihn bittest, verzeiht er dir. Mit Allah, tabaraka ta'ala. Wenn du ihn bittest und dich besserst, wird Allah dir verzeihen, tabaraka ta'ala. Das verspricht er, tabaraka ta'ala. Aber das Problem ist, wir bitten ihn nicht, weil wir tun Sünden und vergessen sie und achten gar nicht darauf, achten, weil wir diese Muhasaba mit uns selbst, dieses Selbst, wie nennt man das? Selbst abrechnen, ne? Ja? Das machen wir selten oder kaum. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hat jemand eine Frage? Du hast eine Frage gehabt. Hast du sie vergessen? Oder ist sie da? Das war mit der Liebe im Herzen zu Dunya. Also wenn man eine Frau hat, sie darf nicht dein Herz erobern. Wie soll sie dein Herz erobern? Nein, ich meine halt, dass sie liebt. Schau, sie könnte eventuell einen bestimmten Teil. Und wenn wir sagen von Herzen, dann können wir sagen von Gefühlen. Weil die Liebe unterscheidet sich. Deine Liebe zum Beispiel zu einer Frau, zu deiner Frau, ist nicht wie die Liebe zu deiner Mutter. Das ist, jeder gesunde Mensch unterscheidet diese Arten von Liebe. Meine Mutter liebe ich auf eine bestimmte Art und Weise. Meine Frau liebe ich auf eine bestimmte Art und Weise. Liebe verbunden mit Lust. Und das ist zur Mutter Liebe verbunden mit Barmherzigkeit oder Geborgenheit. Du hast auch eine Tochter. Und die liebst du auch auf eine bestimmte Art und Weise. Du liebst sie nicht so wie deine Mutter. Und du liebst sie nicht auch wie deine Frau. Sonst wäre das krank, wo Yasin Billah. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, so wie du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, okay, das ist eine ganz andere Liebe, verbunden mit Gottheit. Allah subhanahu wa ta'ala, der Heilige, Allah subhanahu wa ta'ala, der Gott, Al-Ilah, ihn liebst du auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen, dass du eine Frau liebst, du liebst sie auf eine bestimmte Art und Weise. Aber diese Liebe bringt dich nicht dazu, dass du Sünden machst, dass du Allah ungehorsam bist, dass du die Liebe zu Allah beschmutzt, bei Yasabila. Nein, sondern du liebst sie, wie man eine Frau lieben kann. Du sagst, ja, ich liebe dich, du hast in meinem Herzen ein Appartement auf Blick auf Sonnenuntergang. Ja, ein besonderer Platz. Aber das ist im menschlichen Sinne, in diesen menschlichen Grenzen. Und das darf nicht übersteigen. Du liebst sie so sehr, sie sagt, ja, rasier dich. Und du sagst, Habibeti, ich liebe dich alles. Ja? Für dich tue ich alles. Ja? Für dich tue ich alles. Ich verpasse mir sogar ein Tattoo, wie Mike Tyson im Gesicht hier. Ja? Sag, was du willst. Ich hole dir die Sterne vom Himmel. Ja? Frau sagt dir, Halas, du schau dich an mit diesem afghanischen Anzug. Du siehst aus wie Vollidiot. Ja? Ich will nicht mehr, dass du dich so anziehst wie diese Beduinen mit diesen breiten Hosen und mit diesen ganzen breiten Hemden und sowas. Zieh etwas Gescheites an. Hugo Boss zum Beispiel wäre nicht schlecht. Krawatte und sowas. Und du liebst sie so sehr, du kannst dir nicht sagen, nein. Ja? Das ist diese Liebe, die dich in die Hölle bringt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah befiehlt dir etwas, du überlegst dir das. Frau befiehlt dir was. Ja? Sie gibt dir einen Kuss und du fällst in Ohnmacht. Allahu Akbar. Das passiert tagtäglich, Brüder, barakallahu fikum. Ja? Leute dürfen nicht in die Moschee gehen. Frau. Seine Frau ist ein Tagut. Sein Tagut, die befehlt. Ja, sie befehlt, sie sagt, wo es lang geht. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet alaihi salatu wasalam, das Gesetz Gottes, der barakallahu ta'ala. Sie ist das Gesetz. Wa yasin billah. Wie viele Leute, ich kenne solche Leute. Jahrelang, wir kennen ihn. Jahrelang befreundet und sowas. Er hat nie diese Kraft gehabt, subhanallah. Vielleicht war es am Anfang die Liebe. Aber die Frau hat diese Liebe ausgenutzt. Und dann würde das nicht mehr Liebe, sondern Tyrannei. Jahrelang, er hat nicht diese Kraft. Zu beginnen zu beten, zu fasten, in die Moschee zu kommen, Sunna zu praktizieren, Bart lassen. Nee, geht nicht. Die Frau ist da, die Frau. Subhanallah. Allah muss dann. Und all das ist verbunden mit falschem Verständnis von Religion. Ja, ja, was werden die Leute sagen? Die ganze Dunja soll sagen, weißt du was, Frau? Verzieh dich. Ich will dich nie wiedersehen. Außer du nimmst Islam an. Ja? Nimmst Koran und Sunna. Nur in diesem Fall. Koran und Sunna willst du nicht. Ha. Wir können 10 Kinder miteinander haben. 20 Kinder können wir gemeinsam haben. Nimm die Kinder. Ich will dich nicht mehr sehen. Ja? Aber ich werde bestimmt nicht. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesetz vernachlässigen wegen dir. Willst du Koran und Sunna? Ahlan wa sahlan. Bismillah. Willst du nicht? Ha. Das ist das Problem bei uns. Ja, was werden die Leute sagen? Was wird Familie sagen? Ja, sie ist die. Nichts, entweder Koran und Sunna da. Alas. Bei wir, subhanallah. Ja? Bei vielen Sachen wollen wir nicht verhandeln. Wir bleiben knochenhart. Hartnäckig bis. Wenn es sich um Allah geht, wenn es sich um Koran und Sunna handelt, da sind wir immer bereit zu verhandeln. Ja, vielleicht finden wir ein gemeinsames Wort. Du gibst das gemeinsame Wort, ist La ilaha illallah. Das einzige gemeinsame Wort. Alles andere können wir uns unterscheiden. Kein Problem. Du magst Chinesisch, isst Chinesisch, bis du Chinese wirst. Ich werde weiter Türkisch essen. Ja? Verstehst du? Deine Frau mag das, du magst das. Wir können uns in jeder Angelegenheit unterscheiden. Du liebst das, ich hasse das. Ich liebe das, du hast es. Kein Problem hier. Aber La ilaha illallah. Koran und Sunna. Da darf es keine Meinungsverschiedenheit geben. Was? Aywa? Beim letzten Satz sagtest du ja, dass wenn man beispielsweise 5000 Euro auf die Seite legt und sie ein Jahr lang hat, soll man, also wenn man sie ein Jahr lang nicht anfasst, soll man 2,5% spenden. Aywa. Was passiert, also wenn ich mehr drauflege, zum Beispiel ich habe 5000 Euro und nächstes Monat gebe ich, keine Ahnung, 250 wieder drauf und wieder muss ich dann nach einem Jahr? Ein Muslim sollte Buchhaltung machen über diese Sachen, okay? Diese Sachen, diese 200 Euro, die du dazugegeben hast, diese 200 Euro, wie lange hast du sie schon? 2 Monate. Deswegen ist es nicht Pflicht, dass du auf diese 200 Zekat zahlst. Die hast du erst 2 Monate. Wir reden vom Vermögen, das du über ein Jahr, ein ganzes Jahr gehabt hast. Auf dieses Geld musst du 2,5% haben, wenn es diesen Nisab erreicht hat. Und wie viel Gramm war das? Wie viel Gramm Gold war das, haben wir gesagt? 85 Gramm Gold. 85 Gramm Gold, 1 Gramm Gold kostet ca. 40 Euro, okay, 40 mal 85, wenn du so viel Geld ein ganzes Jahr lang erst gehabt hast am Konto, wie viel ist das, 3000 irgendwas, ja. Zum Beispiel, ja, zahlst du 2,5% darauf, sofort. خلاص بارك الله فيكم فلا بقاء لجند الافك والكذب